Abschnitt 10 aus David Copperfields Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 6. Kapitel: Ich erweitere den Kreis meiner Bekanntschaften. So hatte ich ungefähr einen Monat gelebt, als der Mann mit dem hölzernen Beine, mit dem Besen und dem Wassereimer herumzuspazieren begann, woraus ich schloss, dass man sich auf den Empfang Mr. Creakles und der Schüler vorbereite. Ich irrte mich nicht, denn es dauerte nicht lange, so kam der Besen in die Schulstube und verdrängte Mr. Mell und mich. Ein paar Tage lang mussten wir uns im ganzen Hause herumdrücken und waren beständig 2 oder 3 Mädchen, die ich vorher nie gesehen hatte, im Wege und fortwährend so in Staub gehüllt, dass ich fast so viel nieste, als ob Salem House eine große Schnupftabakdose sei. Eines Tages benachrichtigte mich Mr. Mell, dass Mr. Creakle diesen Abend kommen werde. Abends nach dem Tee hörte ich, dass er da war. Vor dem Schlafengehen holte mich der Mann mit dem hölzernen Beine zu ihm. Der Teil des Hauses, wo Mr. Creakle wohnte, war viel angenehmer als der unsere und hatte einen kleinen Garten vor sich, der sich sehr hübsch ausnahm nach dem staubigen Spielplatz, der so sehr eine Wüste in Miniatur war, dass ich glaube, bloß ein Kamel oder ein Dromedar konnte sich darin zu Hause fühlen. Ich folgte dem Führer zitternd nach Mr. Creakles Zimmer und trat so verlegen ein, dass ich kaum Mrs. Creakle oder Miss Creakle, die beide anwesend waren, oder überhaupt etwas anderes sah als Mr. Creakle, einen dicken Herrn mit einer großen Uhrkette mit Berglocken, der in einem Lehnstuhle saß und Glas und Flasche neben sich hatte. »So«, sagte Creakle, »das ist der junge Mann, dem die Zähne gestutzt werden müssen. Drehe er ihn um.« Der Mann mit dem hölzernen Beine drehte mich um, um den Zettel zu zeigen. Nachdem der Schullehrer ihn besehen, drehte er wieder mein Gesicht Mr. Creakle zu und stellte sich neben diesen. Mr. Creakles Gesicht war rot und seine Augen waren klein und lagen tief im Kopfe. Er hatte dicke Adern auf der Stirn, eine kleine Nase und ein großes Kinn. Auf dem Kopf hatte er eine Platte und das noch übrige, dünne, feuchte Haar, das oben grau wurde, war von den Schläfen nach vorn gebürstet, so dass sich die Enden auf der Stirne begegneten. Was aber den meisten Eindruck auf mich machte, war, dass er mit einer flüsternden Stimme sprach. Die Anstrengung, welche ihm dies kostete, oder das Bewusstsein, so schwach zu sprechen, machten sein zorniges Gesicht noch zorniger und die dicken Adern noch dicker, wenn er sprach, so dass ich mich nicht wundere, wenn dieser Zug seines Äußern mir am lebhaftesten in der Erinnerung blieb. »Was ist von dem Knaben anzuzeigen?« sagte Mr. Creakle. »Es ist nichts von ihm anzuzeigen«, erwiderte der Mann mit dem hölzernen Beine. »Es ist noch keine Gelegenheit gewesen.« Ich glaube, Mr. Creakle fühlte sich getäuscht. Mit Mrs. und Miss Creakle, die ich jetzt zum ersten Mal ansah und in denen ich 2 stille und dünne Personen erkannte, schien mir das Gegenteil der Fall zu sein. »Tritt näher«, sagte Mr. Creakle und winkte mir. »Tritt näher«, sagte der Mann mit dem hölzernen Beine und wiederholte die Gebärde. »Ich habe das Glück, deinen Stiefvater zu kennen«, flüsterte Mr. Creakle und nahm mich beim Ohre. »Und er ist ein würdiger Mann und ein Mann von starkem Charakter. Er kennt mich und ich kenne ihn. Kennst du mich, ey?« sagte Mr. Creakle und zwickte mein Ohr mit grausamer Scherzhaftigkeit. »Noch nicht, Sir«, sagte ich und zuckte von Schmerz zusammen. »Noch nicht, ey«, wiederholte Mr. Creakle, »aber du wirst mich bald kennenlernen, ey?« »Du wirst mich bald kennenlernen, ey«, wiederholte der Mann mit dem hölzernen Beine. Ich fand später, dass er mit seiner starken Stimme als Dolmetscher Mr. Creakles bei den Knaben auftrat. Ich war sehr eingeschüchtert und sagte, ich hoffe, dass während dieser ganzen Zeit war es, als ob mein Ohr brenne. So derb kniff er es. »Ich will dir sagen, was ich bin«, flüsterte Mr. Creakle und kniff mich noch einmal zum Abschied, dass mir das Wasser in die Augen kam. »Ich bin ein Tyrann.« »Ein Tyrann«, sagte der Mann mit dem hölzernen Beine. »Wenn ich sage, ich will etwas tun, so tue ich es«, sagte Mr. Creakle, »und wenn ich sage, es soll etwas geschehen, so muss es geschehen.« »Soll etwas geschehen, so muss es geschehen«, wiederholte der Mann mit dem hölzernen Beine. »Ich bin ein entschiedener Charakter«, sagte Mr. Creakle. »Das bin ich. Ich tue meine Pflicht. Die tue ich immer. Mein Fleisch und Blut«, er sah dabei Mrs. Creakle an, »wenn es sich mir widersetzt, ist nicht mehr mein Fleisch und Blut. Ich verstoße es.« »Ist der Kerl wieder da gewesen?«, sagte er zu dem Mann mit dem hölzernen Beine. »Nein«, war die Antwort. »Nein«, sagte Mr. Creakle, »er weiß, was er tut. Er kennt mich, er mag sich vor mir hüten. Ich sage, er mag sich vor mir hüten«, sagte Mr. Creakle, schlug mit der Hand auf den Tisch und sah Mrs. Creakle an, »denn er kennt mich.« »Jetzt hast du angefangen, mich kennenzulernen, junger Freund, und du kannst gehen. Führe ihn fort.« Ich war sehr froh, dass ich fortgehen konnte, denn Mrs. und Miss Creakle wischten sich beide die Augen und ich fühlte mich ihretwegen noch unbehaglicher als meinetwegen. Aber ich hatte eine Bitte auf dem Herzen, die mir so nahe lag, dass ich nicht umhin konnte zu sagen, obgleich ich mich selbst über meinen Mut wunderte, »Verzeihen Sie, Sir?« Mr. Creakle flüsterte, »Hey, was ist das?« und sah mich mit seinen Augen so scharf an, als ob er mich damit verbrennen wollte. »Verzeihen Sie, Sir«, stammelte ich, »wenn Sie mir erlauben wollten, ich bereue recht sehr, was ich getan habe, Sir, den Zettel abzulegen, ehe die Knaben zurückkehren.« Ob es Mr. Creakle ernst war oder ob er es nur tat, um mich zu erschrecken, weiß ich nicht, aber er sprang mit solcher Heftigkeit von seinem Stuhle auf, dass ich eilig den Rückzug antrat, ohne die Begleitung des Mannes mit dem hölzernen Beine abzuwarten und erst wieder in meinem Schlafzimmer zum Stehen kam. Als ich sah, dass ich nicht verfolgt wurde, ging ich zu Bett und lag zitternd und schlaflos ein paar Stunden da. Nächsten Morgen kehrte Mr. Sharp zurück. Mr. Sharp war der erste Lehrer und stand über Mr. Mell. Mr. Mell aß mit den Schülern, aber Mr. Sharp speiste an Mr. Creakles Tisch. Er war ein schmächtiger, zart aussehender Herr mit einer großen Nase und einer Art, den Kopf auf einer Seite zu tragen, als ob er ein wenig zu schwer für ihn wäre. Sein Haar war sehr weich und etwas gelockt, aber der erste Schüler, der zurückkam, sagte, es sei eine Perücke aus zweiter Hand gekauft und Mr. Sharp gehe jeden Sonnabendnachmittag aus, um sie brennen zu lassen. Diese Nachricht erhielt ich von niemand anders als von Tommy Traddles. Er war der erste Knabe, der zurückkehrte. Er führte sich dadurch bei mir ein, dass er mir sagte, sein Name stehe in der rechten Ecke des Tors über dem obersten Querbalken. Darauf sagte ich, Traddles? Worauf er erwiderte, derselbige, und dann verlangte er von mir volle Auskunft über mich und meine Familie. Es war ein glücklicher Umstand für mich, dass Traddles zuerst zurückkehrte. Ihm machte der Zettel so viel Spaß, dass er mich aus einer großen Verlegenheit rettete, indem er mich jedem einzelnen Knaben bei seiner Rückkehr mit den Worten vorstellte, »Seht her, das ist ein Witz!« Ein anderes Glück war, dass die meisten Knaben sehr niedergedrückt zurückkehrten und auf meine Kosten nicht so viel Lärm machten, als ich gefürchtet hatte. Einige tanzten allerdings um mich wie wilde Indianer und die meisten konnten der Versuchung nicht widerstehen, zu tun, als ob ich ein Hund wäre und mich zu streicheln und zu besänftigen, damit ich nicht beiße und zu sagen, Kusche dich und mich Bello zu nennen. Das war natürlich unter so vielen Fremden unangenehm und kostete einige Tränen, aber im Ganzen war es viel besser, als ich mir vorgestellt hatte. Als förmlich aufgenommen in die Schule galt ich jedoch nicht eher, als bis Jay Steerforth da war. Vor diesen Knaben, welcher für sehr gelehrt galt und sehr hübsch aussah und mindestens ein halbes Dutzend Jahr älter war als ich, führte man mich wie vor einen Richter. Unter einem Schutzdach auf dem Spielplatz befragte er mich über die Einzelheiten meiner Strafe und geruhte seine Meinung dahin auszusprechen, dass es ein köstlicher Witz sei, wofür ich ihm ewig dankbar wurde. »Wie viel Geld hast du mit Copperfield?« fragte er, als er nachher mit mir auf die Seite ging. Ich sagte ihm, ich hätte 7 Schillinge. »Es ist besser, du gibst sie mir zum Aufheben«, sagte er. »Wenigstens kannst du das tun, wenn du willst. Du brauchst auch nichts zu tun, wenn du nicht willst.« Ich beeilte mich, diesem freundlichen Rate nachzukommen, öffnete Peggottys Börse und schüttete sie in seine Hand aus. »Willst du jetzt etwas verwenden?« frug er. »Nein, ich danke«, entgegnete ich. »Du kannst, wenn du Lust hast«, sagte Steerforth. »Du brauchst es nur zu sagen.« »Nein, ich danke, Sir«, wiederholte ich. »Vielleicht möchtest du ein paar Schillinge an eine Flasche Johannisbeerwein oben im Schlafzimmer wenden«, sagte Steerforth. »Du bist mit in meinem Schlafzimmer.« Gewiss war mir dies vorher nicht eingefallen, aber ich sagte, ja, das würde mir schon gefallen. »Sehr gut«, sagte Steerforth, »und einen Schilling vielleicht in Mandelkuchen?« Ich sagte, ja, das wäre schon gut. »Und einen Schilling in Biskuit und einen in Obst, nicht wahr?« sagte Steerforth. »Wahrhaftig, du machst es großartig, Copperfield.« Ich lachte, weil er lächelte, aber ich war doch innerlich ein wenig unruhig. »Na«, sagte Steerforth, »wir müssen sehen, wie weit es reicht. Das ist alles. Ich will mein Möglichstes für dich tun. Ich kann ausgehen, wenn ich will, und ich werde die ganze Geschichte hereinschmuggeln.« Mit diesen Worten steckte er das Geld in die Tasche und sagte mir, ich sollte mir keine Sorgen machen, er wollte schon zusehen, dass alles in Ordnung sei. Er hielt Wort, wenn alles in Ordnung war, was mir innerlich wie ein Unrecht vorkam, denn mir schien es, dass ich meiner Mutter beide halbe Kronen unnützerweise verschwendete, obgleich ich das Stück Papier, in das sie gewickelt gewesen waren, aufbewahrt hatte, und das war ein kostbarer Schatz. Als wir zu Bett gingen, breitete er seine Einkäufe im Mondscheine auf dem Bette aus und sagte, »So, junger Copperfield, das nenne ich mir einen herrlichen Satz.« Solange er anwesend war, konnte ich in meinem Alter nicht daran denken, die Honneurs des Festes zu machen. Meine Hand zitterte bei dem bloßen Gedanken daran. Ich bat ihn, um die Gefälligkeit den Vorsitz zu führen, und da mein Wunsch von den übrigen Knaben, die in diesem Schlafzimmer waren, unterstützt wurde, so gab er nach und nahm auf meinem Kopfkissen Platz. Hier teilte er die Lebensmittel aus, ich muss gestehen, mit vollkommener Unparteilichkeit, und schenkte den Johannisbeerwein in einem kleinen Glase ohne Fuß, das ihm gehörte, Reihe um. Ich saß an seiner linken Seite und die übrigen hatten sich auf die nächsten Betten und auf dem Fußboden um uns gruppiert. Wie deutlich ich mich noch erinnere, wie wir zusammensaßen und flüsternd miteinander sprachen. Aber ich sollte vielmehr sagen, wie sie miteinander sprachen und wie ich ehrerbietig zuhörte. Das Mondlicht schien ins Zimmer und malte ein blasses Fenster auf den Fußboden, während der übrige Teil im Dunkeln blieb, außer wenn Steerforth, um etwas auf dem Tische zu suchen, ein Zündhölzchen anbrannte und einen blauen Schein über uns verbreitete, der sogleich wieder verschwunden war. Ein Gefühl des Geheimnisvollen infolge der Dunkelheit, der Heimlichkeit des Zusammenseins und des flüsternden Tones, in dem sich alle unterhalten, beschleicht mich wieder und ich höre allen zu mit einem dunklen Gefühl der Ehrfurcht und des Grauens, so dass ich froh bin, dass alle so nahe sind und mich fürchte, obgleich ich tue, als ob ich lachte, als Traddles ein Gespenst in der Ecke zu sehen behauptet. Ich hörte allerlei Geschichten von der Schule und was damit zusammenhängt. Ich hörte, dass Mr. Creakle nicht ohne Grund ein Tyrann zu sein behauptete, dass er der strengste aller Lehrer war, dass er jeden Tag schonungslos und unbarmherzig über die Knaben herfiel und um sich schlug, dass er weiter nichts wisse, als die Kunst Schläge auszuteilen und unwissender sei. J. Steerforth sagte das als der unterste Knabe in der Schule. Dass er vor vielen, vielen Jahren ein kleiner Hopfenhändler in dem Borough gewesen und das Schullehrergeschäft angefangen, als er in Hopfen bankerott gemacht habe und mit Mrs. Creakles Geld fertig gewesen sei. Ich erfuhr noch vielerlei der Art und wunderte mich sehr, woher sie alles wussten. Ich hörte, dass der Mann mit dem hölzernen Beine, der Tangay hieß, ein hartherziger Barbar war, der früher auch im Hopfengeschäft gewesen, aber mit Mr. Creakle in die Schulbranche übergetreten war, weil er das Bein in seines Herrn Diensten gebrochen, mancherlei schmutzige Geschäfte für ihn verrichtet hatte und alle seine Geheimnisse konnte. Ich hörte, dass Tangay, mit Ausnahme Mr. Creakles, die ganze Anstalt, Schullehrer und Knaben als seine natürlichen Feinde betrachtete und dass das einzige Vergnügen seines Lebens war, mürrisch und boshaft zu sein. Ich hörte, dass Mr. Creakle einen Sohn hatte, der nicht Tangays Freund gewesen war und der als Unterlehrer in der Schule einmal seinem Vater Vorstellungen über die zu grausame Züchtigung eines Knaben gemacht und gegen die Art, wie der Vater seine Mutter behandelte, protestiert hatte. Ich hörte, dass Mr. Creakle infolge dieses Benehmens ihm das Haus verboten hatte und dass Mrs. und Miss Creakle seitdem sehr bekümmert waren. Aber das Allerwunderbarste, was ich von Mr. Creakle hörte, war, dass sich in der Schule ein Knabe fand, an den er nie Hand zu legen wagte, und dass dieser Knabe Steerforth war. Steerforth bestätigte das selbst, als das erzählt wurde, und sagte, er möchte doch sehen, wenn er es versuchen wollte. Als ihn ein schüchterner Knabe, nicht ich, fragte, was er in diesem Falle tun werde, brannte er ein Zündhölzchen an, um einen hellen Schein über seine Antwort zu verbreiten, und sagte, er wolle ihn zuallererst mit der schweren Tintenflasche, die immer auf dem Kamine stand, zu Boden schlagen. Wir blieben eine Zeit lang atemlos im Dunkeln sitzen. Ich hörte, dass Mr. Sharp und Mr. Mell beide sehr schlecht bezahlt wurden und dass man, wenn warmes und kaltes Fleisch auf Mr. Creakles Tafel stand, von Mr. Sharp stets erwartete, er werde Kaltes vorziehen. Und das bestätigte Steerforth, der allein an der Tafel des Vorstehers aß. Ich hörte, dass Mr. Sharps Perücke ihm nicht passe und dass er nicht so eklig damit zu sein brauche, da man ganz deutlich sehen konnte, wie hinten sein rotes Haar darunter hervorguckte. Ich hörte, dass ein Knabe, eines Kohlenhändlers Sohn, als Bezahlung für die Kohlenrechnung hier war und deshalb Wechsel- und Tauschrechnung genannt wurde. Ich hörte, dass das Tischbier eine an den Eltern verübte Räuberei und der Pudding ein Betrug sei. Ich hörte, dass Mrs. Creakle im Allgemeinen dafür galt, in Steerforth verliebt zu sein, und wie ich im Dunkeln da saß und an seine wohlklingende Stimme, sein hübsches Gesicht, sein ungeniertes Benehmen und sein lockiges Haar dachte, hielt ich es für sehr wahrscheinlich. Ich hörte, dass Mr. Mell nicht so schlimm war, aber keinen Dreier besaß und dass kein Zweifel darüber war, dass seine alte Mutter, Mrs. Mell, so arm sei wie eine Kirchenmaus. Ich dachte an mein Frühstück und an den Ausruf »Mein Charlie«, aber, und das freut mich noch, ich war davon so still wie ein Mäuschen. Das Erzählen dieser und vieler anderer Sachen dauerte viel länger als das Festmahl. Der größere Teil der Gäste war zu Bett gegangen, sobald das Essen und Trinken vorbei war, und wir, die wir halb entkleidet in flüsterndem Gespräch noch aufgeblieben waren, verfügten uns endlich auch zu Bett. »Gute Nacht, kleiner Copperfield«, sagte Steerforth. »Ich will dich unter meinen Schutz nehmen.« »Sie sind sehr freundlich«, erwiderte ich dankbar. »Ich bin Ihnen sehr verpflichtet.« »Du hast wohl keine Schwester«, sagte Steerforth gähnend. »Nein«, antwortete ich. »Das ist schade«, sagte Steerforth. »Wenn du eine hättest, glaube ich, sie müsste ein kleines, schüchternes, hübsches Mädchen mit hellen Augen sein. Ich müsste sie kennenlernen.« »Gute Nacht, kleiner Copperfield.« »Gute Nacht, Sir«, erwiderte ich. Ich dachte an ihn sehr viel, als ich im Bette lag und richtete mich einmal auf, nach ihm zu sehen, wie er im Mondenscheine dalag, das schöne Gesicht aufwärts gewendet und den Kopf auf dem Arme ruhend. In meinen Augen war er eine Person von großer Macht. Deshalb beschäftigten sich meine Gedanken so viel mit ihm. Keine verschleierte Zukunft umschimmerte ihn trübe im Mondlicht. Ich sah kein schattiges Bild seiner Fußstapfen in dem Garten, von dem ich diese Nacht träumte. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 26. November 2024. Ende von David Copperfield, Band 1. Von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt.